Okay, let's turn to 1 Samuel chapter 28. Schlagen wir zum 1. Samuel Kapitel 28. And let's continue in the life of David. Und fahren wir fort mit dem Leben Davids. Father in heaven, we thank you. Vater im Himmel, wir danken dir. For your word and that we can study it. Für dein Wort, dass wir studieren können. And learn from it. Und dass wir davon lernen können. And be blessed by it. Und gesegnet sein können. And through it. We pray. Und durch dieses Wort. In Jesus name. Darum bitten wir dich. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, 1 Samuel chapter 28. 1. Samuel Kapitel 28. David is living in the land of the Philistines. David lebt nun in dem Land der Philister. In verse 3, Samuel is dead. Samuel ist bereits tot, Vers 3. And all Israel is mourning. Und ganz Israel beklagt ihn. And in verse 5. Vers 5. It says, when Saul saw the camp of the Philistines, he was afraid, and his heart trembled greatly. Und als Saul das Heer der Philister sah, fürchtete er sich und sein Herz verzagte sehr. Philistines were coming against Israel. Die Philister zogen an gegen Israel. In a mighty way. In mächtiger Weise. Verse 6. Vers 6. When Saul inquired of the Lord did not answer him. Und Saul befragte den Herrn, aber der Herr antwortete ihm nicht. Does God always answer prayer? Beantwortet Gott immer Gebet? No. Nein, nicht immer. The Lord did not answer him. Der Herr antwortete ihm nicht. Either by dreams, weder durch Träume, or by Urim or prophets. Noch durch die Urim, noch durch Propheten. Then Saul said to his servants, "Seek for me a woman who is a medium." Da sagte Saul zu seinen Knechten, sucht mir eine Frau, die Tote beschwören kann. Now in verse 3 it says that he had removed all the spiritists and mediums from the land. Aber in Vers 3 hat es ja geheißen, dass er all die Wahrsagerinnen und die der Totenbeschwörer aus dem Land entfernt hatte. This was forbidden under the law of Moses. Das war ja verboten gemäß dem Gesetz des Mose. Deuteronomy 18 verse 10 and 11. 5. Mose 18, Vers 11. But we were studying in James 3:15. Aber wir haben studiert bereits im Jakobus 3:15. The downward progression. Diese Abwärtsspirale, dieser Strudel. Epigeos. Earthly. Irdisch, natürlich. This is the wisdom from below. Das ist die Weisheit, die von unten kommt. First earthly. Zunächst ist sie einfach irdisch. All I can see. Alles, was ich da sehen kann. Is all I see. Und das ist alles, was ich sehen kann, das Irdische. I don't see God in the picture. Ich sehe Gott nicht in dem Bild. I don't walk by faith. Ich wandle nicht im Glauben. All things don't work to the good. Alles wirkt nicht mehr zum Guten. All things work that I see. Und nur das funktioniert, was ich sehen kann. I'm epigeos. Ich bin natürlich gesinnt, irdisch gesinnt. I walk by sight. Ich wandle nun der Sicht nach. Not by faith. Nicht mehr im Glauben. By my common sense. Bei meinem allgemeinen Verstand. And that's it. Und das ist es. No promises. Keine Verheißung wirksam. I'm just an epigeos person. Ich bin so eine epigeos Person. I can be very smart. Ich kann sehr intelligent sein. I can have a lot of common sense. Viel Hausverstand. I can be at a maximum or a zenith of natural wisdom. Ich kann da den Höhepunkt der natürlichen Weisheit erreicht haben. But that's all it is. Aber da bin ich dann. Das I ist alles. I can be this incredible soldier. Dieser unglaubliche Soldat vielleicht. Spy. Vielleicht bin ich ein guter Athlet, Kundschafter, Politiker, unbelievable. Athlet. Unglaublich. But it's all just epigeos, aber nur dieses irdisch Gesinnte. Until I fear the Lord. Bis ich die Furcht des Herrn ergreife. And then that moves to psychikos. Das Natürliche geht weiter zum Psychikos. Soul power. Seelenkraft. Just living out of my personality. Ich lebe aus meiner Persönlichkeit heraus. Manipulating people. Ich manipuliere die Leute. Very cleverly. Sehr, sehr clever dabei. Very creatively. Auch sehr kreativ. Effectively. Auch sehr wirksam scheinbar. I'm living from my soul. Ich lebe aus meiner Seele heraus. And I can influence people. Ich kann die Leute beeinflussen. I can influence circumstances. Ich kann die Einflüsse mir handhaben. I can get my way. Ich kann noch meinen Weg schon kriegen. Because I'm a psychikos person. Denn ich bin eine psychikos Person. And then that moves to demonides. Und dann geht es weiter runter zu Dämonides. I become subjected to demons. Ich werde den Dämonen unterworfen. And what would ever bring the king of Israel, was würde den König Israels, the anointed one, den Gesalbten, to seek wisdom from a witch, dahin bringen, dass er Weisheit von einer Beschwörerin sucht, or go to a witch, for counsel. Hin zu einer Wahrsagerin, zu einer Hexe, um da Rat zu holen. So in verse 8 Saul disguised himself. Saul verkleidet sich also. And he went two men with him. Und zwei seiner Knechte gingen mit ihm. And came to the woman by night and he said. Und sie kamen zu der Frau bei Nacht und sie sagten: Conjure up for me please and bring up for me whom I shall name to you. Und Saul sagte: Wahrsage mir doch durch Totenbeschwörung und bringe mir herauf, wen ich dir nennen werde. This is what these mediums were counterfeiting. Das ist das, was diese Medien also vorgespielt haben. They would say they could bring someone up from the grave. Das ist also ein Medium, was behauptet, sie könnten jemand aus dem Grab wieder emporsteigen lassen. And the demons would play along with them. Und dann würden die Dämonen genau damit mitspielen. And deceive people. Und Menschen einfach verführen und täuschen. Verse 9. And the woman said to him, Behold, you know what Saul has done. Siehe, aber die Frau antwortete ihm, siehe, du kennst ja, was Saul getan hat. How he has cut off those who are mediums and spiritists from the land. Wie er die Totenbeschwörer und die Wahrsager aus dem Land ausgerottet hat. Why are you then laying a snare for my life to bring about my death? Und warum stellst du mir eine Falle, um mich zu töten? Watch this. Und schau einmal. Saul vowed to her by the Lord. Und Saul schwor ihr bei dem Herrn. Unbelievable deception. Unglaubliche Täuschung. That's like saying, hey, come on, if you commit adultery with me, wenn du jetzt Ehebruch mit mir betreibst, I swear before the Lord, I won't tell anyone. Ich schwöre vor dem Herrn, ich werde es niemandem sagen. Hey, look, rob the bank with me. Rauben wir die Bank aus zusammen. And I swear before the Lord, und ich schwöre vor dem who Herrn, is my witness, der ja mein Zeuge ist, I will tell no one. Ich werde es niemandem sagen. It's unbelievable. Unglaublich. This is demonodes. Das ist demonodes. Right? Okay. Ten. Where are we now? Ten. She vowed to him. Saul vowed to her by the Lord. Und Saul schwor ihr bei dem Herrn. Saying, as the Lord lives, there shall no punishment come upon you for this thing. So wahr der Herr lebt, es soll dich in dieser Sache keine Schuld treffen. Then the woman said. Da sagte die Frau. Whom shall I bring up for you? Wen soll ich die heraufholen? And he said, und er erwiderte, bring up Samuel for me. Hole mir Samuel herauf. She probably didn't even know what Samuel he was talking about. Und sie wusste vielleicht nicht einmal, über welchen Samuel sie da sprach. But she just made believe like, oh yeah, of course I know what Samuel you're talking about. Aber sie hat einfach so Glauben gemacht, na, natürlich weiß ich, welchen Samuel du maybe meinst. Maybe it's a son or a cousin or somebody, you know. Naja, so ein Sohn oder der Cousin. And she's playing the role like these spiritists on television play. Und sie spielt diese Rolle wie diese Spiritisten und Medien. Phony baloney stuff. Haben all diese Täuschungen und Betrug. Vers 12. When the woman saw Samuel. Als aber die Frau Samuel sah. I mean, she starts to say, "Habakababa, habakababa, come up, Samuel from the grave." Sie machte ihre Sprüche, um den Samuel vom Grab hervorzuholen, denkt sie. He comes. Aber plötzlich kommt er wirklich. He comes from the grave. Und when she saw Samuel, she cried out with a loud voice. Als die Frau aber Samuel sah, schrie sie mit lauter Stimme auf. Habakababa, habakababa, come up, Samuel. Samuel, komm. Ah! Ah! He was there. Da war er. He was, and look what it says. Schau mal, was da steht. She cried with a loud voice and the woman spoke to Saul. Und sie schrie laut auf und sagte, Saul. Why have you deceived me? You are Saul. Warum hast du mich betrogen? Du bist ja Saul. Now I know which Samuel you're speaking of. Jetzt weiß ich, von welchem Samuel du sprichst. Verse 13, the king said to her. Und der König sagte zu ihr. Do not be afraid. Fürchte dich nicht. But what do you see? Nun, was siehst du? And the woman said to Saul. Die Frau antwortete Saul. I see a divine being coming up from the earth. Ich sehe einen Geist aus der Erde heraufsteigen. He said to her. Er sagte zu ihr. What is his form? Wie sieht er aus? And she said, an old man is coming up. Und sie antwortete, ein alter Mann steigt hinauf. He is wrapped with a robe. Er ist in ein Oberkleid gehüllt. And Saul knew that it was Samuel. Da erkannte Saul, dass es Samuel and war. He bowed his face to the ground and did homage. Und er neigte sich mit seinem Gesicht zur Erde und fiel nieder. And this proves that all that spiritism is phony stuff. Und das beweist, dass dieser ganze Spiritismus einfach nur Betrug ist. It's all counterfeit. Alles nur Täuschung. Because when it really did happen by the sovereignty of God, wirklich so geschah, wie sie behauptete, durch die Souveränität Gottes. She was frightened. Da war sie zu Tode erschreckt. Verse 15. Vers 15. Then Samuel said to Saul. Und Samuel sprach zu Saul. This is unbelievable, right? He comes up from the earth. Er kommt da hoch, er steigt da von der Erde herab. From Abraham, from Abraham's bosom. Aus dem Schoße Abrahams steigt er auf. Luke chapter 16. Lukas Kapitel 16. Comes back up. Er kommt da wieder hinauf zurück zur Erde. Speaking to Saul. Und so spricht zu Saul. Why have you disturbed me by bringing me up? Samuel spricht: Warum hast du meine Ruhe gestört? And Saul answered, I'm greatly distressed, for the Philistines are waging war against me. Und Saul antwortete: Ich bin in großer Bedrängnis, denn die Philister kämpfen gegen mich. And God has departed from me and answers me no more. Und Gott ist von mir gewichen und antwortet mir nicht mehr. Verse 16. Vers 16. Samuel said, Why do you ask me? Und Samuel sprach: Warum fragst du mich? Since the Lord has departed from you and has become your adversary. Da doch der Herr von dir gewichen und dein Feind geworden ist. Isn't that unbelievable? Ist das nicht unglaublich? The Lord becomes our adversary. Der Herr wird zu unserem Gegner. Verse 17. Vers 17. The Lord has done accordingly as he spoke through me, for the Lord has torn the kingdom out of your hand and given it to your neighbor, to David. Und der Herr hat dir getan, wie er durch mich geredet hat. Und der Herr hat das Königtum aus deiner Hand gerissen und es David, deinem Nächsten, gegeben. As you did not obey the Lord, weil der Stimme nicht gehorcht, and did not execute fierce wrath against Amalek, weil der Stimme des Herrn nicht gehorcht und seinen flammenden Zorn nicht an Amalek ausgeführt hat. So the Lord has done this thing to you this day. Darum hat dir der Herr das heute angetan. Wow. Moreover, the Lord will also give over Israel along with you into the hands of the Philistines. Und der Herr wird auch Israel mit dir in die Hand der Philister geben. Therefore tomorrow you and your sons will be with me. Daher morgen wirst du mit deinen Söhnen bei mir sein. Isn't it interesting, huh? Ist nicht interessant? He disobeyed the Lord. Er war dem Herrn ungehorsam. And God is not mocked. Gott lässt sich nicht verspotten. Galatians 6:7. Galater 6:7. God is not mocked. A man will reap what he sows. Gott lässt sich nicht verspotten. Ein Mann wird das ernten, was er sät. This is the law of the farm. Das ist das Gesetz der Farm. What you put in the ground is what you're going to reap. Des Bauernhofes, was du deinen Boden gibst, das wirst du auch ernten. The only thing that can break that law, das Einzige, was dieses Gesetz durchbrechen kann, is the law of mercy. Ist das Gesetz der Barmherzigkeit. That's James 2:13. Jakobus 2:13. Mercy rejoices over the law of the farm. Barmherzigkeit triumphiert über das Gesetz der Farm. Mercy rejoices over judgment. Barmherzigkeit triumphiert über Gericht. But if I forsake mercy, wenn ich aber die Barmherzigkeit verlasse, then there is nothing that can stop this law. Dann gibt es nichts mehr, was dieses Gesetz außer Kraft setzen könnte. Remember what David said in 1 Samuel 26. Schaut mal, was David sagt im 1. Samuel 26. When he was standing over Saul that day with the spear. Als er da gegenüber dem Saul stand, aber den Speer in der Hand hatte. He said to Abishai. Er sagt zu Abishai. Don't strike him. Schlag ihn nicht. Verse 10. Töte ihn nicht. Vers 10. For surely the Lord will strike him. Denn sicher wird ihn der Herr schlagen. Or his day will come that he dies. Wenn seine Zeit kommt, dass er sterbe. Or he will go down into battle and perish. Oder er wird in den Krieg ziehen und umkommen. It's interesting. Interessant. That our hearts are tested. Dass unsere Herzen geprüft werden. Not so much in adversity as it is in prosperity. Nicht so sehr in der Zeit, wo wir Widerstand erleben, als so sehr in der Zeit, wo wir Wohlstand haben. The Lord became the adversary or the enemy of Saul. Der Herr wurde der Widersacher, der Gegner Sauls. The one who had anointed him. Der Herr, der ihn ja gesalbt hatte. It says in James 4:6. Jakobus 4:6. That the Lord gives grace to the humble. Gott gibt Gnade dem Demütigen. But he resists the proud. Aber er widersteht den Stolzen. And that word resist is very strong. Und das Wort für widerstehen ist sehr stark. To stand against. Er stellt sich dagegen. It's a military term. Es ist ein Begriff aus dem Militärwesen. So the Lord becomes our military adversary. Und der Herr wird unser militärischer Widersacher, unser Gegner. It was the Lord who brought the Babylonians against Israel. Es war der Herr, der die Babylonier gegen Israel geführt hat. In Habakkuk chapter 1. In Habakkuk Kapitel 1. Here Habakkuk is complaining. Da beklagt sich Habakkuk. Lord, don't you see all this? Siehst du das nicht, Herr? What's your problem? You sleeping? Was dein Problem, schläfst du? How could you let all this stuff happen? Wie kannst du das alles zulassen? Look at the way your people are. Schau doch mal an, wie dein Volk ist. And then in verse 6. Dann aber in Vers 6. The Lord says. Sagt der Herr. Before that he says, I'm doing a thing that you wouldn't believe if I told you. Ich werde etwas machen, das würdest du nie glauben, auch wenn ich dir sagte. Try me. Prüfe mich. I'm bringing the Chaldeans down. Ich bringe die Chaldeer hinunter nach Israel. What? Was? I'm bringing the Babylonians down against my people. Ich bringe die Babylonier gegen mein Volk. What? Was? The Babylonians. Die Babylonier. Ruthless. Diese ruchlosen, brutalen, grausamen. Fearless people. Furchtlosen. Against your people. Gegen dein Volk? How can you do this? Wie kannst du das tun? How can a righteous God do this? Ein gerechter Gott, wie kannst du das tun? Trust me. Vertraue mir. The just shall live by faith. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Trust me. Vertraue mir. Daniel 4:37. Nebuchadnezzar says these words. Nebukadnezar spricht diese Worte. I finally realized. Ich habe schließlich erkannt. God knows how to humble the proud. Gott weiß sehr wohl, wie er den Stolzen demütigt. Wow. Because wow. it was just a few 7 years before. Das war ja nur 7 Jahre zurück. And Nebuchadnezzar is walking on the walls of Babylon. Da wandelte Nebukadnezar auf den Wällen Babylons. Oh, this is Babylon which I have built. Ha, das ist Babylon, was ich gebaut habe. And the Lord heard it. Und der Herr hörte es. And he reduced Nebuchadnezzar to an animal. Und er brachte den Nebukadnezar zu nichts, er wurde wie ein Tier. This should all set us free from judging one another. Das sollte uns völlig freisetzen, einander zu richten. God knows how to humble the proud. Gott weiß sehr wohl, den Stolzen zu demütigen. And Saul's day was coming. Und der Tag des Sauls, er kam. You know, and he disobeyed the Lord. Und er war dem Herrn ungehorsam. He rejected his word. Er lehnte sein Wort ab. Now, look at Proverbs chapter 1. Schaut mal auf Sprüche 1. And you see something very da könnt ihr etwas sehen. Sobering. Sehr, sehr ernüchternd. Verse 22. Proverbs 1. How long, O naive? Bis wann, ihr Einfältigen? Start again. Proverbs chapter 1, verse 22. Sprüche 1, Vers 22. How long, O naive ones, will you love being simple-minded? Bis wann, ihr Einfältigen, wollt ihr Einfalt lieben? And scoffers delight themselves in scoffing. Und haben Spötter ihre Lust am Spott. And fools hate knowledge. Und hassen die Toren Erkenntnis. Turn to my reproof, my reproof. Wendet ihr euch meiner Mahnung zu? Behold, I will pour out my spirit on you. Siehe, so will ich meinen Geist euch sprudeln lassen. It's faith obedience. Glaubensgehorsam. Look, turn to me. Aber wendet euch mir zu. I will enable you. Ich werde euch schon befähigen. I will put my spirit on you. Ich werde meinen Geist schon auf euch legen. I will make my words known to you. Ich werde meine Worte euch bekannt machen. Watch. Schaut einmal. Because I called and you refused. Weil ich rief. I stretched out my hand and no one paid attention. Weil ich rief und ihr euch weigertet, weil ich meine Hand ausstreckte und niemand aufmerkte. You neglected all my counsel. Und ihr fahren ließet alle meinen Rat. And did not want my reproof. Und meine Mahnung nicht wolltet. I will also laugh at your calamity. So will ich auch bei eurem Unglück lachen. I will mock when your dread comes. Will spotten, wenn der Schrecken über euch kommt. When your dread comes like a storm. Wenn wie ein Unwetter, wie ein Sturm, and your calamity comes, der Schrecken über euch naht, on like a whirlwind. Euer Unglück hereinbricht wie ein Sturm. When distress and anguish come upon you. Wenn Bedrängnis und Angst über euch kommen, then they will call on me, dann rufen sie mich, but I will not answer. Doch ich antworte nicht. They will seek me diligently, dann suchen sie mich, but they will not find me. Doch sie finden mich nicht. Because they hated knowledge, weil sie Erkenntnis gehasst, and did not choose the fear of the Lord. Und die Furcht des Herrn nicht erwählt haben. They would not accept my counsel, meinen Rat nicht gewollt. They spurned all my reproof, verschmäht haben alle meine Warnung. So they shall eat the fruit of their own way, sollen sie essen von der Frucht ihres Weges, and be satiated with their own devices, von ihren Ratschlägen sich sättigen. Vers 33. 33. He who listens to me, doch wer auf mich hört, shall live securely, wird sicher wohnen, shall be at ease from the dread of evil, kann ruhig sein vor des Unglücks Schrecken. You know, it's not so much in an adversity where our hearts are proven. Das ist nicht so sehr in der Zeit des Widerstands, dass unsere Herzen geprüft werden. It's in times of prosperity. Es ist vielmehr in Zeiten, da wir Wohlstand haben. The heart is proven when everything is going fine. Wenn alles wunderbar läuft, dann wird das Herz geprüft. When I am on top of the world. Wenn ich da einfach oben stehe in der Welt. When I am very confident. Wenn ich da große Zuversicht everything habe. Is going well. Alles läuft gut. Then the heart is proven. Dann wird das Herz geprüft. Whether it's proud or humble. Ob es stolz ist oder and demütig. It's at these times. Und in diesen Zeiten. When we're in prosperity. Wenn wir da diesen Wohlstand that haben. That we need to be the most careful. Dann müssten wir da am vorsichtigsten sein. And when I'm doing well, take in the word. Und wenn es mir gut geht, dass ich einfach das Wort einnehme. Receive the word. Das Wort empfange. In times of adversity. In Zeiten des Widerstandes. No, I will go to the word. Da werde ich sicher zum Wort gehen. I will seek the Lord. Ich werde den Herrn suchen. But it's in times of prosperity when I can really fill up. Aber in Zeiten des Wohlstandes, dann kann ich mich wirklich anfüllen. And it's in those times when our hearts are tested. Denn da ist ja wirklich mein Herz besonders geprüft. I could imagine, you know, here's King Saul, he's the king of Israel. Können wir vorstellen, König Saul, König Israels. 3000 chosen men around him. 3000 auserwählte Soldaten. I'm on top of the world. Ich stehe hier oben. Who's this little nobody, David, who challenges me? Wer ist dieser niemand David, der mich herausfordert? Well, God happened to give the kingdom to that nobody. Aber Gott gab diesem niemand das Königreich. And your day is coming. Und dein Tag, der kommt. And God knows how to humble the proud. Und Gott weiß sehr wohl, wie er den Stolzen demütigt. Samuel dies. Samuel stirbt. And the very person that could have protected Saul the best. Und genau die Person, die Saul am besten hätte bewahren können. Was driven out of his life. Die wurde aus seinem eigenen Leben herausgetrieben. Interesting, isn't it? Interessant, nicht wahr? Do you ever think you wish that somebody would not be in your life anymore? Hast du dir mal vorgestellt, du wünschst dir, dass jemand in deinem Leben einfach keinen Platz mehr hat? Oh, this person wasn't around, life be easy. Oh, das Leben wäre so leicht, wenn die Person einfach weg wäre. Maybe that's the very person that God's going to use to save your life one day. Vielleicht ist das genau die Person, die Gott einmal verwenden wird, um dein Leben zu retten. And you're driving them away from the inheritance of the Lord. Und du treibst sie weg von dem Erbe des Herrn. Through your attitude. Durch deine Einstellung. Arrogance. Or jealousy, Eifersucht, or bitterness, Bitterkeit, or self-righteousness, Selbstgerechtigkeit. And we're doing real well. Und es geht uns sehr gut. And we're untouchable. Und wir sind einfach unberührbar. But in time of prosperity, aber in diesen Zeiten des Wohlstandes, we should be the most careful. Sollten wir am vorsichtigsten vorgehen. We should expose our heart to the word. Unser Herz dem Wort aussetzen. Lest we find ourselves being indifferent to God. Auf dass wir nicht gleichgültig gegenüber Gott werden. Because it says in verse 24, I called. Denn es heißt in Vers 24, ich habe gerufen. I stretched out my hands. Ich habe meine Hand ausgestreckt. You were ignoring me. Und du hast mich ignoriert. You didn't care. Dich hat's nicht gekümmert. You were mocking. Du hast mich verspottet. Nothing can touch me. Nichts kann mich hier anrühren. Really? Wirklich? Look at me. Schau mich an. Really? Wer denn? God knows how to humble the proud. Nein. Gott weiß, wie er die Stolzen demütigt. And the longer he takes to do it. Und je mehr er sich Zeit nimmt, das zu tun, the worse the effects will be. Umso schlimmer werden die Auswirkungen sein. Saul is going to die the next day. Saul wird am nächsten Tag sterben. He's going to commit suicide in battle. Und zwar wird er im Kampf Selbstmord begehen. And his sons will die with him. Und seine Söhne werden mit ihm sterben. In disgrace. Einfach in Ungnade. And David knew this day would come one day. Und David wusste, dieser Tag würde eines Tages kommen. And it's a great warning to us. Und das ist eine große Warnung für uns. That let people live unto the Lord. Lass die Menschen vor dem Herrn leben. And if I have a conflict with someone like a Saul, wenn ich einen Konflikt habe mit jemandem, der so wie Saul ist, their day's coming. Ihr Tag wird kommen. And when their day comes, und wenn dann ihr Tag kommt, it will be so severe that you will weep for them. Das wird dann für sie so schlimm werden, dass du um sie weinen wirst. You'll say, Lord, I never had this in mind. Herr, das habe ich doch nicht gedacht, das habe ich nicht vorgehabt für sie. I had it in mind. Aber ich habe es für sie vorgehabt. When the Lord steps in, wenn der Herr dann in die Situation eintritt, we will beg the Lord to step out. Und dann werden wir den Herrn betteln, dass er doch aufhören möge und herauskommt. In the book of Numbers, in dem Buch, im vierten Buch Mose, chapter 11 or 12, Kapitel 11 oder 12, ist Miriam judged Moses. Die Miriam richtete Mose. What chapter is that? 12 or 11? 11 or 12, I can't. When Miriam judged Moses, als Miriam Mose richtete, she got leprosy. Bekam sie Lepra-Aussatz. And Moses didn't say, "Ah, oh, ha, look, you got it. That's what you deserve." Und Mose hat nicht gesagt, da hast du es bekommen und es ist genau das, was du verdient hast. Na, na, na, na, na. You'll keep your mouth shut from now on. Und jetzt wird dein Mund still sein. He was shocked. He begged God, "Don't do this." Und sie bettelte Gott an, mach das nicht. Er, Mose bettelte right. Gott an, es nicht zu tun. When God steps in, wenn Gott in eine Situation kommt, God steps in. Dann ist er in der Situation. And this should put us at ease. Aber das sollte für uns eine Erleichterung sein. To keep our hearts humble before him, dass wir unsere Herzen demütig für ihn halten. Because pride, denn Stolz, I'll end with this, pride is contagious. Denn Stolz ist sehr ansteckend. It's contagious. Stolz ist ansteckend. When you're around a proud person, wenn du bei einer stolzen Person in der Umgebung bist, careful, wenn du nicht vorsichtig bist, you can begin to combat them with your pride. Dann kann es anfangen, dass du in einen Wettstreit mit ihrem Stolz trittst. And they can steal your reward. Und dann stehlen sie dir deine Belohnung. We'll never be tested more. Wir werden nie mehr geprüft, than in letting God deal with proud people. Als wenn es darum geht, dass Gott mit stolzen oder an stolzen Personen handelt und sie demütigt. Their day will come. Denn ihr Tag wird kommen. Amen. Amen. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, Vater im Himmel, we are all proud. Wir sind alle stolz. It's only your mercy that humbles us. Es ist nur deine Barmherzigkeit, die uns demütigt. Reduces us. Die uns einfach reduziert. Father, we thank you for your grace. Vater, wir danken dir für deine Gnade. That is reaching toward each one of us. Die sich ausstreckt nach jedem einzelnen von uns. As we think of the life of Saul. Wenn wir jetzt an das Leben Sauls denken. What a disgraceful life. Was für ein Leben in Ungnade. One of disobedience to your word. Ein Leben in Ungehorsam gegenüber deinem Wort. Always convicted but never converted. Immer wieder überführt, aber nie verwandelt. Anointed, yet not accountable. Gesalbt, aber unverantwortlich. Epigeos, Epigeos, Psychikos, Daimonides. Under the influence of demons. Unter dem Einfluss von Dämonen. What a miserable way to end your life. Was für ein armseliges Leben und eine Art abendlich zu sterben. Father, we pray that your word would burn in our hearts. Vater, wir bitten dich, dass dein Wort in unserem Herzen brennen möge. And that your mercy, Lord, und dass deine Barmherzigkeit would be new for us every morning. Neu ist für uns that jeden we'd receive Morgen. It in humility. Und dass wir es empfangen in Demut. Knowing that we are sinners. Wissend, dass wir Sünder sind. Saved by your grace. Gerettet durch deine Gnade. Thank you, Lord. Danke, Herr. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.